Tag, ihr Landstuhler. Normale Folge Nummer 10. Ja, diesmal mit der Oma. Oma. Hallo Oma. Und wie geht's denn da am Muttertag? Gut. Gut. Ich werde, glaube ich, jeden Tag jünger. Genau. Statt älter. Und es geht mir gut. Ich gut. Bin sehr zufrieden. Werde gut behandelt. Ja. Ja. Insbesondere von deinem Enkel. Ja. Da freue ich mich immer, wenn er kommt und ja. Da kann ich als nämlich warten. Der war noch nie bis zu mir. Ja. Diesmal musst du warten. Ich habe es auch im Podcast erzählt. Wir nehmen ja die Folge auf. Ich war ja oft da, aber ich hatte keine Zeit, weil ich immer was gemacht habe. Ja, ich habe viel geschafft. Ja, du hast vor allem Holz. Ja. Ja. Ich brauche gar kein Holz. Ja. Ja. Ich heize mit Gas. Ich mache gar keine Heizung an. Ja, genau. Ja. Ja, aber deshalb bin ich heute da. Oma hat sich auch gefreut, weil was haben wir gerade gehört? Was ist der Nachricht vom? Ich habe doch gerade Feedback. Du Urbiwan vom Podcast hat uns eine Nachricht geschickt. Habe ich auch gerade vorgespielt. Ah, ja. Ist das ein Kumpel von dir? Ja. Ja? Also Podcast, dann habe ich Elmut bei der Brockenwanderung kennengelernt. Ja. Aber dann will ich vielleicht noch besuchen. Der wohnt aber weit weg. Der wohnt in Peitz. Oh, das ist aber weit. Das ist weit. Aber er spricht wunderbar. Er versteht ihn herrlich. Ja, der versteht nur mich. Besser wie mich. Ja. Die Pelzer. Ja, wir sind aber stolz auf Palz. Genau. Palz. Ja. Pelzer in die Palz, Saarländer in die Saar. Oh, da sind wir gerade schon beim Thema. Ja? Ja. Und zwar gibt es den Backhauscast. Ja? Das sind 5 Geschwister aus 4 Bundesländern. Aha. Und weißt du, was die machen? Nee. Die verlosen immer Waffeleise. Ach du Gott. Wanderwaffeleise. Ich habe mich jetzt schon 3-mal beworben, aber ich habe noch nie Klick gehabt. Ich habe es noch nie gekriegt. Das ist doch elektrisch, ne? Oder? Die hat ein elektrisches. Deshalb denke ich mir, das denke ich auch. Normalerweise hätte ich es ja gewonnen, hätten wir mal schön Waffeln gebacken. Aber das machen wir auch noch. Das machen wir noch. So ist es. Früher haben wir auf dem Herd gebacken. Ja. Immer rumgedreht auf die andere Seite, ne? Und das auch noch schön gebacken und das ist flott gegangen. Die haben das hat wunderbar gebacken. Und da haben wir Krummbeerenwaffeln gebacken und haben auch dann noch mal Mehlwaffeln, also mit Mehleier. Milch ein bisschen und ja. Auch Schnee. Und die haben wir, die backen wir jetzt. Ne? Jetzt ja. Und die anderen waren Krummbeere, haben wir aber lieber gegessen. Echt? Warum? Warum? Die schmecken wie Pfannkuchen. Okay. Und ja, die machen satter. Und das war unser Essen, weil wir ja Krummbeere hatten oder Kartoffeln, ne? Auf dem Feld und aus haben wir ja viel Kartoffeln, sonst haben wir ja nichts gehabt. Stoppeln? Ja, das haben wir auch gemacht. Erzähl mal Leute, was Stoppeln ist. Also, das kennen Sie bestimmt. Ja, man die Felder geerntet waren und da durfte man rennen als Kinder und noch die Reste holen. Da waren noch viel im Boden drin, da haben wir noch ganz schön geredet. Und was man nicht mehr haben, essen können, das haben wir unsere Wutze gegeben. Ja. Das heißt aber, weil du erzählst, du hast die, sind das dann Waffeln? Das heißt, du hast Krummbeerwaffeln gemacht. Ja, so wie Pfannkuchenteig. Ja. Krummbeere gerieben. Ja. Mit dem Ei drin und Gewürze, Salz, Pfeffer, Petersilie. Und die Krummbeere haben wir gerippt und ein bisschen aufgedrückt, dass sie nicht so nass waren. Und dann die Gewürze drauf, frisch gerührt. Die verstehen und, dich, die verstehen nur mich nicht, Oma. Ja. Und dann haben wir sie gebacken in der Pfanne. Fetten in Öl und im Waffeleisen, ne? Ja. Also Oma, Mutter, das da ist ein Hochleistungs H4N, nachelneu. Deshalb hat auch der Urbi erzählt, da hat er mir die 2 GB, brauchst du nicht rum zu pischern, das hört mir alles, das ist ein Mikrofon. Ja, genauso wie die Mutter, immer wenn ich das Mikrofon da hinhalte, ist sie nämlich still. Die Mutter will nämlich keinen Podcast machen. Ja? So, aber Oma, fangen wir mal Anfang an. Das heißt, dieses Waffeleisen, ja, das war ja vorher aus Guss. Hast du das noch? Ja, das habe ich noch. Ist das ein Abstieg? Ich hoffe, ich habe es noch. Hast du nicht mehr, Oma? Muss noch im alten Haus, müssen wir mal suchen. Müssen wir mal gucken. Wenn nicht, kriege ich es vererbt, oder? Selbstverständlich. Ja. Oder wir gucken mal, wir machen beim Elite-Hörer machen wir auch so ein Original-Oma Gusswaffeleisen Verlosung. Ja, das heißt, da haben wir die Mehl-Waffeleisen gebacken, nicht? Aus dem Teig mit Ei, Mehl und Milch und keine Ahnung, die Kartoffelgrund, die Kartoffelwaffeln. Das heißt, als Kind, hast du Erinnerung, wann du das erste Mal Waffeln gegessen hast? Oder hast du das erste Mal Waffeln so mit Mehl gegessen oder erst mit Krummbeere? Mit Krummbeere. Krummbeere immer. Und das war ja schon wie so richtig die Mahlzeit, oder? Das war eine Mahlzeit und Krummbeersuppe dabei. Ja, Krummbeersuppe und Krummbeerpannenkuchen im, was man heutzutage hast, im Waffeleisen. Hat das auch schon so Herzform? Nee. Ja. Ja, das hat nur Herzform. Jetzt hat es auch viereckig. Ja, das ist ein belgisches. Das hat die Mutter schon, hat sie schon erzählt. Ja. Ich wollte normalerweise als Event, wollten wir jetzt hier schon mit dem anderen Waffeleisen schon was backen, aber das dauert Vorbereitungszeit, eine halbe Stunde. Zum Thema, was auch die Oma immer erzählt, sie ihre Rezepte. Ja, die Oma hat natürlich alle Rezepte im Kopf. Dann hat sie natürlich auch was in einem schönen Buch, was aber keiner lesen kann, weil es in Altdeutsch geschrieben ist. Und dann gibt's natürlich noch so ein paar Nachschriften und so. Aber die Oma, die kocht immer Freestyle, gell? Mhm. Oma kocht schon so lange, die braucht kein Rezept. Ich brauche kein Rezept. Nein, das mache ich alles. Aber du, ich darf nicht mehr gehen. Ich bin dumm. Ich weiß es nicht mehr. Weiß es nicht mehr? Aber du, dafür schmeckt es aber immer gut, Oma. Ich muss mal überlegen und... Ich weiß die Rezepte nicht mehr, die gehen mir nicht mehr in den Kopf. Ja gut, aber das ist ja für ein normales Kochen. Wobei du aber erzählen musst, ich bin kein Waffelesser, oder? Nee, ja, bei uns hat es viel gegeben früher. Ja, aber ich habe nicht gesagt, also diese Krummbeerwaffelkuchen mit, was essen wir dazu? Apfelmus. Ja, Apfelmus. Und Krummbeerpannenkuchen, aber wie gesagt, ich esse die nicht so gern. Und die süße Waffeln, die esst du mit? Mit Obst. Nee. Mutter, bist du halt wieder Puderzucker. Ah. Ja, die will uns wieder ihr Geschmack da aufdringen. Ich sehe als die Mutter, die hatte, glaube ich, immer saure Kirsche und so immer dazu gegessen. Oder war das nicht? Ach, das kann man auch. Ja, Obst. Machen wir aber nicht. Obst. Und Sahne und so Sachen. Früher hat man auch viel Obst ingekocht. Ja. Was hast du sonst sollen machen? Es hat keinen Kühlschrank gehabt. Hm? Ne? Und da hat man, der Keller war sehr kalt. Ja, klar. Der Winter war kalt. Kalt, ja, und der Winter war kalt, ja. Und bis der ein bisschen warm war, dann haben wir alles gegessen. Alles gegessen gehabt und so. Was Menschen, wie oft gab es das dann? Wirklich ein paar Mal die Woche oder nur einmal die Woche? Nur einmal in die Woche, also alle 14 da. Ja, okay. Meistens mittwochs oder freitags. Oh, war das aber Fischtag? Wir waren so fromm. Ach so. Wir haben freitags kein Fleisch gegessen. Ja. Und mittwochs war die, haben wir auch nur so Tag drin gehabt, für Mehlspeise. Ja. Also ich erinnere mich natürlich, hat die Oma, wie gesagt, auch immer, wenn sie Waffeln gemacht hat, diese Krummbeerwaffeln, die esse ich nicht gern, ja. Weil wer die Oma im Haus hat, da kriege ich schon zweimal warm gekocht mit Fleisch und allem drum und dran. Ja. Da wollte ich das nicht so haben. Ja. Und ich meine aber, du hast mir doch als die süße Waffeln, hast du mir die nicht als zum Schnäge gemacht. Das war ja keine Mahlzeit. Zum Kaffee. Zum Kaffee, gell? Ja, genau. Ja. Die hat man früher, also mir selbst haben nie Kartoffelwaffeln gemacht. Ja. Es gibt die auch waren satter, die haben satt gemacht. Du, es gibt auch noch einen Podcaster, der Kai vom Planet Kai, der hat das Waffeleisen Achmo gewonnen. Welch, was der zu den süßen Waffeln isst, der wohnt so ein bisschen an der Grenze. Der macht Marito drauf. Oh. Oh. Ne. Im Saargebiet essen sie viel Maggi. Mit Maggi, ja, aber... Überall Maggi. Ja, aber Maggi nicht auf die Waffeln, oder Oma? Nein, nein. Ich konnte leider kein Bild machen. Suppe das war keine bisschen Maggi. Ja, in die Suppe. Also, wenn er Gäste hätte, die, wenn er jetzt Krummbeersuppe hätte und Waffeln, und kann man Maggi drauf machen, aber nicht auf die süße Waffeln. Dann haben wir Schnippelbohnensuppe. Schnippelschiss-Bohnensuppe. Da müssen noch ein paar Esserinnen, Oma. Schnippelschiss-Bohnensuppe. Aber vielleicht habe ich auch nicht richtig zugehört, aber ich meine, der hat gesagt, süße Waffeln und auch hat der Maggi drauf gemacht. Ja, Wir haben eigentlich nicht viel Waffel, Maggi Ich weiß nicht. Oh, das letzte habe ich gesehen, da ist Maggi, ich glaube sogar 100 Jahre alt war. Oh. Erinnerst du dich noch das erste Mal, als es Maggi gab? Als du Kind warst, als Kind hast du wahrscheinlich nicht so viel, oder? Doch, da bin ich als Inkauf gekommen mit Maggi und da habe ich das Fläschchen halb leer getrunken. Was? Wie ich heimgekommen bin. Hm. Warum das, als Kind, weil es nicht so viel Süßes gab, das ist, weil es nur irgendwas geschmeckt hat? Ich habe alles süß, aber okay. Alles. Ich habe immer Hunger gehabt. Ja, die Oma, die Maggi-Flasche hat es getrunken. Ja, ja. Ja. Und ich immer das. Gut, haben wir mal kurz die knackige Podcast-Folge zum Wanderwaffeleisen gemacht. Aber wie gesagt, beim Packhauscast, ja, die verlosen das immer, aber das ist richtig. Da wird immer gelost, ja. Mhm. Und welcher Sitz gemacht haben, haben sie die Lose, haben sie für Zettel Papier geschmissen, haben es in eine Schüssel gemacht und haben es dann mit dem Rührer, welchem mit dem elektrischen Rührer, haben sie es durchgerührt. Ach du Gott. Und dann ist der Gerard gezogen worden. Von Gerards Welt. Denn wenn der Mund die Gegend kommt, dann bringe ich da vorbei. Oh. Das ist auch ganz lustig. Der wohl halt mit da erzählt hat. Nee, der ist weiter weg. Denn, guck mal, ob man den beim Bobson-Bob-Sommerfest oder so muss man sagen. Man braucht schon eine schlimme Oma. Aber der hat nicht gesprochen. Ja. Schon gut. Das sind alle Podcasts und alles nette Leid. Ja. Ja, natürlich. Ich bin ja auch Podcaster, Oma. Aber ja. Die Oma hat meine Folge noch gar nicht gehört. Ja. Deshalb muss ich mal, hab ich ihr versprochen, müssen wir noch machen, müssen wir die Folge mal hören. Also das ist jetzt die 10. Folge, die ich habe. Ja. Ich habe aber normalerweise auch noch eine Folge, wo ich immer von unterwegs erzähle. Aha. Ja, das geht schneller. Also ich nehme einfach mein Handy, spreche einfach kurz drin und dann kann man das dann direkt online stellen. Weil wenn ich das immer so vornehme wie hier, wo ich immer sage, ich plane immer, dass man was erzähle, dann vergesse ich es immer. Und auch mit dem Gerät muss es jetzt auf den Computer geladen werden. Da müssen ein paar Texte geschrieben werden. Und das dauert immer so lange. Bei dem Handy geht das ruckzuck. Ja. Ich war immer am Erzählen. Ich war in der Schule, vorne, der Erste, auf mich ist gehört war. Ja. Und was machen wir dann noch? Was hast du dann? Was essen wir dann? Was haben wir dann gekocht? Wo gehen wir dann heute hin? Ja. Aber neugierig war die Oma nicht. Die Oma hat immer nur sehr viel erzählt. Apropos, du mal die Oma hier gerade beim Abendbrot unterbrechen. Was hast du denn heute schon gegessen, Oma? Hast du nicht zugenommen? Musst immer essen. Ah, ich habe keinen Hunger. Ja. Ich esse das doch noch. Ich habe halt Mittag, was haben wir halt Mittag? Auch noch Krautroulade haben wir gehabt. Also für alle, die das nicht kennen, das ist Hackfleisch und dort Krautwickel ist das. In die Krautwickel drin. Ja. Mit Salzwasser. Gebraten. Ja, aber gebraten Kartoffeln waren aber Salzwasserkartoffeln hast du so gegessen. Ja, okay. Und Brownie-Sauce. Und Brownie-Sauce, ja. Und Frühstück. Und von dem Gemüse, wo übrig war, wo ich nicht gebraucht habe für die Blätter, für die Rolle, da habe ich gestampft, gekocht und gestampft mit Grumbeere gekocht noch. Halb Gemüse, halb Grumbeere. Und das essen wir dazu, gute Sesi dabei. Mhm. Ne? Das essen wir und das schmeckt, du hörst mir nicht mehr. Und heute gibt es Premiere, das alles, was man auch immer erzählt. Die Oma isst wieder ihren Gérardmer Stinkkäse. Ja. Oh, Oma. Ich habe noch lieber Limbo her. Ja, habe ich auch schon gehört. Aber normalerweise ist es aber so vom Timing so, weil ich nicht viel Zeit habe, Dienstags, ist dann immer so um 18 Uhr esse, dann habe ich leider immer nur, erzähl mal ein bisschen, so bis um 6:30, 7:15 haben wir Zeit und dann fahre ich immer noch in die Feuerwehr und dann esse die Oma immer. Das heißt, deshalb kenne ich den Limburger, rieche ich ja auch nicht gern, nur so vom Gerücht, aber meistens esse die Oma was für Brot, müsste man eigentlich eine Frage machen. Aber was du immer drauf machst, haben wir auch im Podcast schon gesagt. Ja, wir machen mal Ratespiel. Ja, wir gucken mal, wer noch Kommentar macht, was die Oma sonst am liebsten auf ihrem Brot isst. Ja, der gewinnt was. Wir überlegen uns. Wir gucken. Der gewinnt irgendwas. Ansonsten, Oma, Oma hat ja momentan keinen Job. Ja, hat keiner mehr. Ja, muss nicht mehr arbeiten. Das heißt, sie guckt immer Fernsehen und sieht auch leider nicht mehr so gut. Ja. Würde dich dann so Podcast interessieren? Ich habe dir ja schon mal erzählt, was Podcast ist. Podcast ist so, du kannst Leute erzählen, immer in einem Mikrofon oder in so ein Ding, was sie so mache oder was sie sich kaufen oder über irgendwelche Themen. Und dann kann man sich das runterladen, ja? Und dann kann man da zuhören. Ja. Ja. Soll ich mal gucken, soll ich da mal so einen MP3-Player organisieren, wo du das so ein bisschen nachhörst? Würde dich das interessieren, was die anderen so erzählen? Soll ich mal gucken? Und dann tähle ich erst mal meine an den Catcher. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir noch in Lade. Der Urbiban, der macht auch einen Podcast über Geocaching. Kennst du noch Schnitzeljagd? Haben wir das als Kind immer gespielt? Schnitzeljagd sagt da nichts. Das ist so wie, du hast zum Beispiel, wenn du hier im Mittelbrunn bist, ja, hat jemand was versteckt. Ja, so in so einer Dose. Und anhand von Fragen, ja, oder so Koordinate, nach dem Motto, lauf durch die Eichestroß und bei der Hausnummer 39-4, gehst du am Gullideckel 4 Meter nach links und dann kannst du was finden. Und das heißt so Geocaching, das ist so moderne Schnitzeljagd, das war jetzt nur so ein bisschen einfach erzählt. Und da kann man wirklich erzählen. Und dann gibt es auch zum Beispiel so Sammelcoins, ja, das macht zum Beispiel die Gerard oder so. Ja, und die erzählen dann immer, die treffen sich einmal die Woche und dann erzählen die zum Beispiel, wann es neue Coins gibt und so. Ja, das ist haben nur Dummzeug gemacht, nur Spaß. Nur Mama Greta in die Schule, haben wir dumm gebabbelt. Ne? Ja. Ich bin nicht immer gefroht. Und heute ist das so? Dann haben wir uns kaputt gelacht, weil wir die Soldaten verarscht haben, wobei sie in Mittelbrunn waren. Ja. Nicht? Und es ist immer gerettet. Und wir haben so viel Dummzeug, immer gelacht, immer gelacht. Und überall war ich vor. Siehst du dich da? Ja. Und dann haben wir, wie ich aus der Schule gekommen bin, und ich Dreier immer ein Zeugnis gehabt. Und der war, weil man in der Schule, ich hatte meine Handarbeit nicht fertig gekriegt, weil lauter Dummzeug, wir haben Soldaten gehabt im Mittelbrunn. Und ich habe 2 Freundinnen gehabt, das war da, und das konnte ich. Und da haben wir immer die Buben, die Soldaten verarscht und gelacht und in die Schule alles erzählt wieder. Und da war ich nicht fertig mit meiner Aufgabe bei der Handarbeit. Und da haben sich ein Dreier niedrig und da war ich so bes, weil schöne Enzer drin waren. Und da ist es nur bis 4 gegangen, bis Note 4. Und da haben wir, und dann hat meine Freundin und ich, die hat auch Dreier gekriegt. Und dann haben wir uns geärgert. Und dass die Lehrerin, die ist einmal in der Woche zu uns gekommen von Kaiserslautern, Zweitkrieg. Und ist sie gekommen und die hat uns dann eine Dreier gemacht. Und da haben wir uns hingestellt am Dorfausgang. Da war links kein und rechts kein. Und man da hat links gestanden, ist ohne gesprungen. Und ich habe oben gestanden und bin in Herzradolf, in Huberlösten. Und da haben wir die Schnur gehalten und die ist mit dem Fahrrad gekommen und ist gefallen. Und die hat aber nicht gewusst, was war. Wir haben uns in dem hohen Korn versteckelt gehabt, ne? Und sind nun ab. Und dann war es aber ein bisschen später, war die Fliegeralarm. In Lautro, und da ist er getroffen worden, ist gestorben, das Haus kaputt und alles. Und das hat uns so weh getan. Da haben wir gebetet, fast. Und haben verziehen, weil sie uns dann eine Dreier gemacht haben. Okay. Ja, wie es halt so geht. Ne? Ja. Aber wir haben uns immer versteckelt. Nur dumme Sachen gemacht. Aber nicht, dass sich jemand geärgert hat oder jemand beleidigt oder was. Das war nicht der Fall. Wir waren immer spaßig. Überall bekannt. Ja. Überall. Also, dann guck ich mal, dass ich da mal auf dem MP3-Player was mache. Und dann kann ich mal ein bisschen zuhören, was die anderen da so erzählen. Dann gucken wir mal. Ansonsten, Ich war überall von unserem Alunal. Also, du kennst ja normalerweise mal. Ist 16. gibt normalerweise dienstags, also immer, entweder gehe ich in die Feuerwehr, oder wenn ich daheim bin, gibt's immer den Redinger Podcast, und die treffen sich auch immer, und da erzählt halt jeder von seiner Woche, wird halt immer erzählt, was der End gemacht hat, und da ergibt sich immer so Gespräche, und das dauert dann 1,5-2 Stunden, prima. Dann kann man immer gucken, und dann gibt's immer so Chat, wo man es dann schreiben kann, und da ergibt sich immer so Gespräche und so, Müssen wir mal gucken. Sicher, wenn ich noch da wohne wäre, dann hätten wir uns da mal live drin gemacht. Dann kann die immer mal live gehen. Gut. Es war immer, immer schön. Wir haben immer gelacht. Wir haben das gar nicht so mitgekriegt, das Elend. Ja. Ne? Wir haben es immer mit Humor. Ja, genau. Ach, und Smada, das war auch so spaßig. Ja. Die hast du nie gekannt. Nee. Die hat als zum Vater gesagt, mein Jakob, Vaterchen. Ja. Und der Vater war so stolz. Ja. Doch, die war viel bei uns und ich war bei denen auch viel. Ja. Die haben die Wirtschaft und ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Ne? Und Smada hat noch zwei Jahre jüngere Schwester gehabt. Und die war so schwer herzkrank. Mhm. Und der hat nicht im Laden, die war hat nur im Laden können, bis sie stehen. Ja. Ne? Die ist auch früh gestorben. Und der hat nicht immer dann im Laden noch geholfen. Mhm. Und dann hat sie sich können hinsetzen. Ja. Und ja, so ich war bei denen daheim. Mhm. Und Willi, ja, mein Bruder. Ne? Hey Oma, dann machen wir so. Wenn ich nächstes Mal komme, machen wir Waffeln. Und dann gucken wir mal, mit welchem Waffeleisen wir das machen. Vielleicht haben wir ja Klick. Alles klar, dann sagen wir tschüss. Hallo, tschüss. Bis dann, ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Micha, Landstuhler, wann auch immer du das hörst. Dein Problem mit der 2 GB SD-Karte haben wir gerade gelöst. Nimmst einfach die, auf die ich gerade draufgequatscht habe. Ja, und wenn ich schon mal draufquatsche. Hallo, Michas Oma. Vielen lieben Dank für die schönen Geschichten, Erzählungen, Erlebnisse. Das hat Spaß gemacht, dazu zu hören und ich hoffe, das geht weiter und wir bekommen noch mehr zu hören. Ja, ich selber, ich habe keinen Opa, keine Oma mehr, die mir irgendwie solche Geschichten erzählen könnten. Haben sie bestimmt gemacht, als ich ein Kind war. Ich weiß, mein Opa war aus Danzig in Polen, was damals noch nicht Polen war, haben sich dann in Cottbus niedergelassen. Er war mal Kriegsgefangener, da gibt es noch Bilder von meinem Opa als Soldaten. Aber was genau, wie, keine Ahnung. Umso schöner ist es eigentlich, dass wir noch einige Leute haben, die das festhalten können. Und dem lausche ich sehr gern. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Das war es auch schon eigentlich, so einfach mal mit der Post zu dir geschickt, Landstuhler. Grüß dich, Omi. Sorge dafür, dass sie weiter viel Spaß dran hat, mit dir zu podcasten, denn für uns ist es auf jeden Fall eine Riesenfreude, dem zuzuhören und zu lauschen. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Peitz, der Fischerstadt in Brandenburg, da wo der Karpfen herkommt. Landstuhler, wir hören uns, sehen uns. Bis die Tage. Tschüss.